Susanne Schrammer berichtete aus Hannover und am Telefon ist jetzt Dietmar Lamparter, Wirtschaftsjournalist bei der Wochenzeitung Die Zeit. Wie stehen denn aus Ihrer Sicht die Chancen Porsches auf den KfW-Kredit? Guten Tag erstmal. Das ist noch ziemlich offen. Einerseits ist es so, dass die KfW-Manager den Kredit den Porsche-Leuten sicher gerne geben würden. Also einerseits wäre Porsche bereit, relativ gute Zinsen zu zahlen. Andererseits auch VW-Aktien dazu zu verpfänden. Andererseits ist natürlich in der Politik die Meinung vorherrschen, dass ein Unternehmen, das gerade die Hälfte von VW gekauft hat, also sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, dass das jetzt nicht unbedingt einen Kredit von einer Staatsbank bekommen soll. Also das ist noch völlig offen, das Rennen. Die Schwaben, auch der Herr Oettinger hofft natürlich, dass das klappt, während viele andere in der Politik dagegen sind. Das kann man im Moment noch nicht entscheiden. Porsche kann ja, so heißt es, auf mehrere Milliarden Euro aus Katar hoffen. Reicht das denn nicht, um allein wieder aus dem Tief zu kommen? Im Prinzip ja, aber das geht natürlich nicht so schnell. Also die Kataris, wenn die denn einsteigen sollten, da laufen ja gerade die Verhandlungen, werden einige Milliarden in Porsche-Aktien investieren. Doch bis sowas alles abgesegnet ist, dann dauert das mehrere Monate. Und Porsche braucht halt recht schnell sozusagen einen Überbrückungskredit, um so laufende Kosten für neue Investitionen, für ihr Händlernetz oder auch für Zulieferer, die in Not geraten würden, die sie unterstützen, zu finanzieren. Wo ist denn eigentlich der Riesengewinn vom vergangenen Jahr geblieben? Alles in VW-Aktien gesteckt? Im Wesentlichen ja. Also die sind ja auch, die muss man erst auch mal kaufen, ne? Und das sind ja ein großes Unternehmen und die Aktien sind in der Summe dann teuer. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt diesen Kredit von der KfW. Was wäre denn, wenn Porsche den Kredit dann dazu verwendet, weitere VW-Aktien zu kaufen und damit doch noch die Übernahme komplett hinzukriegen? Finanzieren dann die Steuernahme, die Steuerzahler, die Expansionsgelüste der Stuttgarter? Also zwei Punkte. Erstens wäre es natürlich taktisch sehr ungeschickt von Porsche, wenn sie das tatsächlich tun würden, weil die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist ja sehr hoch. Und zweitens muss man auch noch sagen, dass die Porsches diesen Kredit ja nicht geschenkt bekommen wollen, sondern oder ordentlich die Zinsen zahlen würden. Deshalb will die KfW selber das ja durchaus auch machen. Also das würde nicht geschenktes Geld sein. Und die Sicherheiten sind im Vergleich etwa zu Opel relativ hoch. Also die VW, also die Porsche bieten könnte. Porsche und VW, das ist ja eine merkwürdige Geschichte. Die Familien Porsche und Piëch sind sich Spinnefeind. Und jetzt hat angeblich der angestellte Porsche-Chef Wendelin Wiedeking weit ausgeholt und einem seiner Chefs, dem Porsche-Miteigentümer Ferdinand Piëch, geschäftsschädigendes Verhalten vorgeworfen. Er droht sogar mit Schadenersatzforderungen. Hat es so etwas schon einmal gegeben? Das weiß man nicht genau. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass dieser Brief überhaupt an die Öffentlichkeit kam. Der war ja direkt offensichtlich an den Herrn Piëch gerichtet. Und einen ähnlichen Brief gab es ja offensichtlich etwas später auch an den Herrn Huber, den IG Metall-Vorsitzenden. Die Porsche-Leute sagen, ja, wir mussten das tun, weil als Vorstand ist man verpflichtet, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und deshalb müssen wir unsere Aufsichtsräte, die das laut Aufsichtsratsgesetz auch tun müssen, darauf aufmerksam machen, dass das böse Folgen haben könnte. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich zurückbesinnt, an dem Tag, als der Brief geschrieben wurde, ein oder zwei Tage zuvor, hatte ja sich der Herr Piëch in Sardinien vor vielen versammelten Journalisten ziemlich despektierlich über Herrn Wiedeking und die Strategie von Porsche geäußert. Also das hat auch am Aktienmarkt damals ja dazu geführt, dass die Aktien erstmal runtergingen von Porsche. Er hat sich also wirklich negativ geäußert, wie Wiedeking hat da nicht Unrecht. Also was steckt denn? Die Zitate sind alle bekannt, also die sind auch nicht widersprochen. Also da war eine ganz deutliche Kritik an der Strategie von Porsche abzulesen. Warum macht er das? Was denken Sie? Ja, das ist ganz kompliziert und auch wieder einfach. Es ist so, dass der Herr Piëch, sein Lebenswerk ist der VW-Konzern. Er war lange Chef von VW, die hat damals Anfang der 90er Jahre VW als Chef übernommen, wo VW ziemlich dreckig ging, war Porsche in VW in einer misslichen Lage und er hat es geschafft, VW ziemlich nach oben zu bringen. Also sozusagen ist in seinem Denken zuerst VW und dann Porsche, obwohl er auch bei Porsche Mitinhaber ist. Er könnte aber doch den Herrn Wiedeking auch einfach rausschmeißen, wenn der so unverschämt ist, oder? Das kann er eben nicht. Das unverschämt ist immer Gewichtungssache. Das kann er eben nicht, weil der Herr Piëch ist nicht allein. Das ist eine ganze Familie. Das sind mehrere Piëchs und mehrere Porsches. Und die große Mehrheit dieser Anteilsbesitzer offensichtlich stützt den Herrn Wiedeking noch, weil sie sozusagen ihr Unternehmen sozusagen nicht einfach sozusagen an VW verkaufen wollten. Das war ja einer der Vorschläge, der aus der Piech-Ecke kam. Also, dass man einfach das Autogeschäft von Porsche da verkauft, dafür viele Milliarden kriegt und dann wäre alles geritzt. Nur das Sagen hätten dann die Wolfsburger allein und in Wolfsburg ist ja der Herr Piech bekanntlich Aufsichtsratsvorsitzender. Der Kleinkrieg bei Porsche, das waren Informationen von Dietmar Lamparter. Er ist Wirtschaftsjournalist bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. In Irland kann ein neues Referendum über den Vertrag von Lissabon abgehalten werden. Über die Zugeständnisse, die die EU den Iren gemacht hat, berichten wir gleich. Außerdem über den Abschluss des BND-Untersuchungsausschusses und die Situation auf dem Arbeitsbildungsmarkt.